Das dritte Hilfspaket für Griechenland ist auf dem Weg. Nach den nationalen Parlamenten stimmte auch der Rettungsfonds ESM zu. Kai Küstner. Für Athen kommt das Hilfsgeld praktisch in letzter Minute. Bereits heute hat es eine Milliardenrückzahlung an die Europäische Zentralbank zu leisten. Ohne die europäische Finanzspritze wäre die Tsipras-Regierung dazu nicht in der Lage gewesen. Die erste Rate aus dem Hilfspaket dient aber nicht nur der Schuldentilgung. Auch die griechischen Banken bekommen Geld, damit sie bald wieder normal arbeiten können. Sowohl Privatkunden als auch Geschäftsleute leiden darunter, dass sie noch immer nicht unbeschränkt Euros abheben und überweisen können. Hält sich Griechenland an seine Reformversprechen, kann es in den nächsten 3 Jahren auf bis zu 86 Milliarden an Krediten hoffen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bezeichnete in dieser Sendung die Flüchtlingspolitik als überragende Herausforderung für Europa und erforderte, besonders den IS-Terrorismus als Ursache zu bekämpfen. Wir müssen zusammen agieren. Wir haben zu viel an einzelstaatlicher Aktion. Wir müssen die Staaten, die davon betroffen sind, unterstützen in ihrer inneren Festigkeit, in ihrer inneren Entwicklung. Und es wird auch politischer und militärischer Mittel bedürfen, um den IS zu besiegen. Das muss ein gemeinsames Ziel sein. Die Türkei zum Beispiel, ein NATO-Partner, ist ein ganz wichtiges Land, das auf einem schwierigen Kurs ist. Aber wir müssen uns auch mehr um die Türkei zum Beispiel kümmern. Die Slowakei lehnt muslimische Flüchtlinge ab. Dazu sagte der slowakische Europaparlamentarier Richard Sulik in unserem Programm. Ja, das ist einfach ein gutes Recht jedes Landes, so zu entscheiden. Es kann sein, dass es der Bevölkerung nicht gefällt, dann wird sie wohl eine andere Regierung wählen. Und jetzt, egal ob das richtig oder falsch ist, das ist einfach eine auf demokratischem Wege entstandene Entscheidung. Der slowakische Politiker Richard Sulik. Ulrich Karpenstein zahlt, bürgt und sorgt mit seinem Verein Flüchtlingspaten für syrische Flüchtlinge. Er geht damit selbst ein hohes finanzielles Risiko ein. Das schilderte er uns in dieser Sendung. Die meisten springen wieder ab, wenn sie sich des finanziellen Risikos bewusst ist. Leider ist im Moment zwischen Bund und Ländern hier einiges umstritten, was die Laufzeit dieser sogenannten Verpflichtungserklärung, also dieser privaten Einstandsverpflichtung anbetrifft. Viele Bundesländer meinen, sie endet dann, wenn die Syrer Asyl erhalten, also einen offiziellen Schutzstatus. Das Bundesland Berlin und auch der Bund meinen, das sei nicht der Fall, sondern es handelt sich hier potenziell um ein Risiko mit Ewigkeitswert. Also man muss sozusagen, um es ganz hart zu formulieren, ich habe selber Kinder, für die Kinder, die wir eine Verpflichtungserklärung abgeben, länger haften als für die eigenen Kinder. Bund, Länder und Kommunen haben im Juli 8,6% mehr eingenommen als im Juni. Das meldet das Bundesfinanzministerium. Katja Strippel. Demnach hatten die Finanzämter im vergangenen Monat 49,3 Milliarden Euro mehr in den Kassen. Setzt sich dieser Trend fort, dürften die Erwartungen der Steuerschätzung übertroffen werden. Für das gesamte Jahr 2015 hatten Experten mit einem Plus von 3,7% gerechnet. Laut Finanzministerium entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben weiter positiv. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Lage gut, obwohl die Arbeitslosenzahlen im Juli leicht gestiegen waren. Aber es gibt immer mehr sozialversicherungspflichtige Jobs. Das Ministerium rechnet damit, dass sich der Aufschwung in einem moderaten Tempo fortsetzt. Wegen antisemitischer Provokationen droht dem Gründer von Frankreichs rechtsextremen Front National, Jean-Marie Le Pen, heute der Parteiausschluss. Ursula Welter. Die Partei, das ist jetzt Marine Le Pen, das ist die Tochter, das ist eben nicht mehr der Vater. Aber er hat seine Anhänger, er ist teilweise auch beliebt für seine markigen Sprüche, die er nicht unterlassen kann, für seine antisemitischen, seine rassistischen Standpunkte. Und es hat doch einige gegeben, auch in der Partei, die gesagt haben, so könne man mit dem Vater nicht umgehen. Und zuletzt haben auch Vertreter der Jugend des Front National formuliert, dass die Marke des FN der alte Le Pen gewesen sei und dass das möglicherweise eine so starke Marke mit Marine Le Pen nicht sein könne. Also man sieht, dass da durchaus ein Riss auch durch die Partei geht. Kanzlerin Merkel und 6 Minister sind zu den ersten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen nach Brasilia geflogen. Achim Wendler. Dieser Aufwand soll zeigen, wie sehr die Bundesregierung Brasilien wertschätzt, die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas. In Brasilien ist der Besuch mehr als willkommen. Präsidentin Rousseff erhofft sich Rückenwind. Sie ist angeschlagen, weil die Wirtschaft schrumpft oder ein Korruptionsskandal die brasilianische Politik erschüttert. Die deutsche Seite erhofft sich vor allem einen leichteren Zugang zum brasilianischen Markt. Für die Kanzlerin beginnt der Tag mit einem Frühstück mit deutschen Managern, dann Empfang mit militärischen Ehren und gemeinsame Kabinettssitzung. Direkt nach dem Mittagessen geht es zurück nach Berlin. Nach dem Bombenanschlag von Bangkok am Montag geht die Polizei von mindestens 10 Tätern aus, die Hälfte davon Ausländer. Udo Schmidt. Gestern hatte die Polizei einen weiteren Ausschnitt des Überwachungsvideos von der Ratchaprasong-Kreuzung am Montagabend kurz vor dem Anschlag veröffentlicht. Darauf zwei junge Männer, die offenbar Kontakt zu dem Hauptverdächtigen aufnehmen. Bei diesem wiederum gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass er Ausländer ist und aus Europa oder dem Mittleren Osten stammt. 1 Million Baht, 25.000 Euro umgerechnet, sind als Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme der Täter führen.